Nebes omad nas zalejt písni. Auf der Elbebrücke von Ústí nad Labem haben sich etwa 100 Menschen zu einem Gottesdienst versammelt. Pfarrer Beneš singt ein tschechisches Kirchenlied. Gemeinsam erinnern hier Tschechen und Deutsche an eines der schlimmsten Massaker an Deutschen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Am 31. Juli 1945 explodierte in der Stadt, die damals noch Osijek hieß, ein Lager mit gesammelter Wehrmachtsmunition. Ob aus Versehen oder mit Absicht, die Hintergründe blieben immer im Dunkeln. Aber schnell verbreitete sich das Gerücht von einem Sabotageakt der Deutschen. Ein bewaffneter Mob aufgebrachter Tschechen machte daraufhin Jagd auf alle Deutschen, derer man habhaft werden konnte. Viele wurden erschlagen und ertränkt, ein Großteil wurde auf die Brücke getrieben, in den Fluss geworfen und beschossen. Dutzende Leichen trieben die Elbe hinab bis nach Pirna und Dresden. Hanuš Adamec war damals 15 Jahre alt und erinnert sich noch heute mit Grausen. Die Opfer waren alte Leute und junge Mütter. Woran sollten die schuld sein? Die Zahl der damals Getöteten war nie genau zu klären. Tschechische und deutsche Historiker gehen inzwischen davon aus, dass rund 200 Menschen ermordet wurden. Der Pogrom von Osijek gehörte, wie das ganze Thema Vertreibung, jahrzehntelang zu den Tabuthemen in Tschechien. Aber eine Generation jüngerer Kommunalpolitiker hat nun begonnen, das Schweigen zu brechen. Zu ihnen gehört Jiří Němeček, der Bürgermeister jenes Bezirks von Ústí, zu dem die Elbebrücke gehört. Dieses Ereignis ist Bestandteil unserer Geschichte, sagt Němeček in seiner Rede auf der Brücke. Dieses Thema darf nicht verheimlicht und versteckt werden, sondern wir müssen es aufarbeiten. Nur so können wir verhindern, dass sich die Geschichte in ähnlicher Weise wiederholt. Zu den Rednern der Gedenkstunde auf der Brücke, und das ist noch immer keine Selbstverständlichkeit, gehört auch Bernd Posselt. Der CSU-Politiker und Vorsitzende der Sudetendeutschen Landsmannschaft erinnert an die guten und die schlechten Zeiten der gemeinsamen Geschichte. Nichts von dem, was Tschechen und Deutsche vor und nach 1945 erlitten hätten, könne man ungeschehen machen. Aber liebe Landsleute, was wir können, ist dafür sorgen, dass unsere Kinder und Enkel und Urenkel nie mehr das erleben müssen, was unsere ältere Generation durchleiden musste. Das ist eine Tonlage, den immer mehr jüngere Tschechen akzeptieren können. Denn auch sie fragen inzwischen offen, wie es kommen konnte, dass das Unrecht und die Gewalt des NS-Regimes nach 1945 mit Unrecht und Gewalt vergolten wurde.